Gedanke. Kenntnis. Letzten Endes sollte es nicht einfach eine Technik sein, die wir anwenden, wenn wir etwas tun, sondern unser Handeln sollte durch uns auf menschliche Art beseelt sein. Diesem Sachverhalt möchte ich gerne gerecht werden und habe darum alles übertriebene Einstudieren von Haltungen und Formen frühzeitig in meinem Leben aufgegeben. Es sollte manche Gelegenheit zur Selbstbestimmung bei uns bestehen. Setzen wir uns doch einfach für die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität der Menschen ein, indem wir sie erhalten. Wir tun das Gleiche auch für uns, indem wir auf unsere Lebensweise achten. Es ist uns wichtig, dass wir auch morgen noch frei wählen können, was für uns gut ist. Das möchte unser Dasein begünstigen. Ein Anrecht darauf, gut zu leben, braucht sich niemand zu verdienen. Man ist von Natur aus zu einem Dasein als Mensch berechtigt und darf sich auch so verhalten.